Baby, you got it! Letzte Nacht hab ich von einer nackten Frau geträumt. Als ich die pralle Schenkel sah, hab ich mich aufgebäumt. Ich fasste ihre Möpse an und hab sie abgelenkt. Da ist passiert, ich habe sie mit meinem Schweiß befleckt. Wie peinlich, der Sohn, und an jetzt heimlich. Man schneidet ihm sein Schwätzchen weg, dann liegt er wieder brav im Bett. Sie flüsterte mir in mein Ohr, ich sei der beste Mann. Das freut mich, Baby, denn ich fang jetzt erstmal richtig an. Wir liegten und wir wälzten uns in meinem kleinen Bett. Und als ich meine Mama ruft, da war ich schon befleckt. Wie peinlich, der Sohn, und an jetzt heimlich. Man schneidet ihm sein Schwätzchen weg, dann liegt er wieder brav. Wie peinlich, der Sohn, und an jetzt heimlich. Man schneidet ihm sein Schätzchen.